Hallo, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr freut euch wahrscheinlich auch, mich zu sehen. Das finde ich gut. Ich will euch erzählen, was sich jetzt bei mir geändert hat. Ich habe gerade erstmal ein 40-minütiges Video gemacht, um euch zu erzählen, was sich bei mir geändert hat und was ich auf diesem Channel jetzt vorhabe. YouTube sagt allerdings, das Video ist zu lang, ich soll mich kürzer fassen. Deswegen mache ich das jetzt. Ich habe im letzten Jahr vor allem viel Erfahrung gemacht im Bereich der Red Pill und der MGTOW-Philosophie. Und dieses umfangreiche Wissen will ich mit euch teilen. Ich will meine Lebenserfahrung, die ich gewonnen habe im Bereich von Beziehungen zwischen Mann und Frau, den Dynamiken dazwischen und wie alles, was da stattfindet, gegen uns Männer läuft. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe mich letztes Jahr im Dezember bin ich ausgezogen aus dem gemeinsamen Haus, das ich mit meiner 8-jährigen Freundin zusammen hatte. Habe mir hier jetzt ein Reihenmittelhaus gemietet. Und ja, so ist es. Diese modernen Weiber machen es dem Mann nicht leicht. Ja, deswegen fasse ich mich jetzt auch kurz. So viel dazu. Und als Coach Magic bin ich weiter für euch da und gebe euch mein Bestes. Meine Lebenserfahrung, meine Weisheiten an der Front geschmiedet. Gebaut auf Stahlbeton, nicht auf Treibsand. Und deswegen will ich euch Männern meine drei wertvollsten Waffen an die Hand geben, um mit dem weiblichen Shit-Test umzugehen. Wir alle wissen das. Wenn du nach Hause kommst und sie bitcht rum und sagt, ja, du kannst ja auch mal was in der Küche machen, oder du verbringst so wenig Zeit mit mir, oder du wolltest am Haus dieses oder jenes machen, das hast du immer noch nicht gemacht, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh. Dann gebe ich euch jetzt die erste von drei Waffen, wie ihr damit umgeht, wenn sie euch auf den Geist geht. Die erste ist, ihr guckt sie an. Während sie redet, unterbrecht ihr sie, sagt Ruhe. Schöne Pause dazwischen. Dann sagt ihr, das interessiert mich nicht. Und dann geht ihr weg. Und lasst sie mit dem Scheiß alleine. Lasst sie mit dem Wahnsinn alleine. Diskutiert nicht mit ihr. Ihr könnt nur verlieren. Wenn ihr euch da reinziehen lässt in ihren Wahnsinn, fängt sie an, euch zu manipulieren. Ihr könnt nur verlieren. Eure Geheimwaffe ist, dass ihr ihr ins Gesicht sagt, das interessiert mich nicht. Und ihr rechtfertigt euch nicht dafür. Es interessiert euch nicht, ob sie möchte, dass ihr den Geschirrspüler einräumt. Es interessiert euch nicht, ob sie möchte, dass ihr euren Teller wegräumt. Das interessiert euch nicht. Das darf euch nicht interessieren. Wenn es euch nämlich interessiert, zieht sie sich euch damit in ihre Welt rein und erklärt euch eurer Pflichten im Haushalt. Die zweite Sache ist, habe ich erprobt an meiner Ex-Freundin. Ich wusste es nicht, weil ich ein Blue-Pill-Alpha bin. Ich wusste aber nicht, dass meine natürliche Alpha-Mentalität in dem Moment gegriffen hat. Das habe ich mir alles erst jetzt im letzten Jahr angeeignet. Und das ist hochinteressantes Wissen. Ich werde das jetzt nach und nach. Ich habe so viel Content über die Jahre. Ich werde euch jetzt jeden Tag ein Content-Video liefern. Die zweite Sache, neben das interessiert mich nicht, ist, ihr kommt nach Hause, sie sitzt auf dem Sofa, guckt Fernsehen, kommst rein, begrüßt sie. Sie daddelt auf ihrem Handy rum, guckt nicht mal hoch. Das ist so nach 8 Jahren Beziehung, glaubt mir. Jetzt habt ihr aber beispielsweise, wenn ihr wie ich selbstständig seid, wollt ihr ein neues Arbeitszimmer, habt noch den Kundenkontakt im Kopf und wollt vielleicht die mit dem Kunden vereinbarte E-Mail rausschicken, habt aber auch Hunger, könnt nicht alles gleichzeitig. Sie sitzt da auf dem Sofa, daddelt auf ihrem Handy. Dann sage ich zu ihr, mach mir doch mal ein Brot. Ich habe ein bisschen Hunger. Dann sagt sie, nee, da habe ich jetzt keinen Bock zu, du kannst dir auch selber ein Brot machen. Das ist wieder ein Shit-Test. Du verlierst ihn, wenn du jetzt in die Küche gehst und dir selber ein Brot machst. Die einzige Variante, die funktioniert und von mir erprobt ist, ihr sagt ihr in dem Ton, wie ich es jetzt tue, du hast mich verstanden. Egal, was sie sagt. Bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh. Du hast mich verstanden. Und dann geht ihr raus in euer Arbeitszimmer. Und 10 Minuten später war sie in meinem Raum mit dem Brot. Absolute Superpower. Und da müssen auch Konsequenzen. Wenn sie nicht mit dem Brot kommt, Da müsst ihr hart sein. Wenn sie nicht mit dem Brot kommt, ist Schluss. Nicht sofort mit der Beziehung. Am besten, ihr habt gar keinen, aber komme ich in späteren Videos drauf. Nicht sofort mit der Beziehung, aber mit allen Annehmlichkeiten, die sie durch euch hat, ist Schluss. Sie muss sich dem fügen. Und es funktioniert. Wenn ihr es selber nicht, wenn ihr euch selber nicht in Frage stellt, sondern wirklich sagt, du hast mich verstanden, das könnt ihr auf alles anwenden. Ob sie euch ein Brot machen will, ob ihr irgendwelche Diskussionen habt, ob ihr in dieses oder jenes Restaurant oder welchen Film, ihr könnt ihr sagen, wir gucken heute Abend das und das hier, fängt es an, irgendwas zu erzählen. Unwichtiges Zeug, du hast mich verstanden. Fertig. Damit belastet ihr es. Ihr lasst euch auf keine Diskussion ein, ihr verliert. Und die dritte Superpower, egal was ihr sagt, kannst du mir mal im Stall helfen, wir müssen babababababa. Ihr werdet es jetzt nicht glauben, es ist so simpel. Nein. Und dann geht ihr aus dem Gespräch raus. Einfach nein. Und dann macht ihr, was ihr macht. Weil das wichtiger ist. Diese drei Dinge. Erstens, das interessiert mich nicht. Könnt ihr auch bei Männern anwenden. In jedem Bereich könnt ihr das anwenden. Das ist die absolute Superpower. Ich würde es euch nicht empfehlen, wenn es nicht so wäre. Und das bin ich auch ehrlich, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Das ist auf einen guten Freund gewachsen. Als er das erste Mal mit mir angewendet hat, ich dachte, boah, heftig, heftig. Das ist wie so, Batsch, das interessiert mich nicht. Okay, das ist heftig, da ist Power drin. Das zweite ist, du hast mich verstanden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das könnt ihr bei Frauen bei jedem Shit-Test anwenden. Ihr sagt ihr, was ihr davon haltet, kurz und knapp. Sie sagt wieder irgendwas, ihr braucht nicht weiter diskutieren. Du hast mich verstanden. Und dann werdet ihr merken, wenn ihr das auf diese Art und Weise macht, das könnt ihr auch kombinieren. Das darf sich nur nicht abnutzen und es muss authentisch rüberkommen. Ihr dürft eure scharfen Waffen nicht sinnlos verfeuern. Und nein, Frauen brauchen viel Ruhe. Je mehr ihr redet, umso mehr verliert ihr mit denen. Deren manipulative Kräfte, denen sind wir nicht gewachsen. Die üben das schon von klein auf. Das wollte ich euch mit auf den Weg geben. Damit könnt ihr den klassischen Shit-Test immer besiegen. Seid, wie heißt es so schön, unshakable. Non-reactive, nicht reagierend, nicht überreagieren, nicht mitmachen, das interessiert euch nicht. Genau mit dieser Haltung, das interessiert mich nicht. Hammer, Hammer, probiert es aus. Fangt nicht an viel zu reden, viel Ruhe. Guckt dem anderen in die Augen, konfrontiert ihn damit und dann wartet mal die Reaktion ab. Probt es und ihr werdet den Magic Lifestyle verinnerlichen und er wird sich auf euch übertragen. Das ist das, was ich will. Ich will euch was von Wert mit auf den Weg geben. Das habe ich vor. Und das kriegt ihr jetzt regelmäßig von mir. Und dann werde ich euch auch erzählen, was bei mir alles vorgefallen ist in der Beziehung, was die Schritte oder was die Erlebnisse waren, die mich dazu bewogen haben, das zu machen, was ich jetzt mache. Ich bin Coach Magic für euch, gerne für euch da. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mich an. Ich freue mich auf euer Abo, ich freue mich auf eure Kommentare, teilt das Video. Super, ich bin euch jetzt schon dankbar. Ich habe richtig Bock, ich freue mich. Und denkt immer dran. Ein treuer Hund, ein treues Pferd sind mehr als 1000 Weiber wert. Euer Coach Magic. Peace.